1 Live Infos mit Sarah Batkowski um 8 Uhr. Trump-Regierung will weiter Druck auf Syrien machen. Dortmund hatte keine Chance gegen die Bayern und das Wetter hat viel Sonne dabei. Syrienkrieg. Die US-Regierung will weiter gegen den Krieg in Syrien vorgehen. US-Präsident Trump hat mittlerweile in einem Brief an den Kongress erklärt, warum er einen Militärstützpunkt in Syrien mit Raketen aus der Luft angegriffen hat. Jan Bösche berichtet aus Washington. Trump schrieb, er habe im Interesse der nationalen Sicherheit der USA gehandelt und im außenpolitischen Interesse. Er berief sich auf die Verfassung, die den Präsidenten für Außenpolitik verantwortlich macht. Nach dem Angriff auf Syrien hatten Senatoren beider Parteien kritisiert, dass Trump den Kongress nicht vorher um Zustimmung gebeten hatte. Außenminister Tillerson sagte in einem Interview mit dem Fernsehsender CBS, die Trump-Regierung sei hoffnungsvoll, dass es eine Lösung für den syrischen Bürgerkrieg geben könne. Trauer. In Stockholm wollen sich heute tausende Menschen versammeln. Sie wollen der Opfer des LKW-Anschlags gedenken. Die Polizei hat die Absperrungen rund um den Tatort wieder freigegeben. Das Kaufhaus, in das der LKW vor 2 Tagen gerast war, wird heute wieder geöffnet. Bei dem Angriff wurden 4 Menschen getötet und 15 verletzt. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen. Er steht unter Terror- und Mordverdacht. Staatskrise. In Venezuela in Südamerika ist die Polizei mit Tränengas gegen Demonstranten vorgegangen. Viele Menschen wurden verletzt. Gegner des Präsidenten Maduro waren auf die Straße gegangen. Sie werfen ihm unter anderem vor, wie ein Diktator zu regieren. Später eskalierte die Situation. Die Demonstranten griffen die Polizei an. Venezuela steckt momentan in einer Wirtschaftskrise. Auswärtspleite. Borussia Dortmund hat in München eine klare Niederlage kassiert. Der BVB verlor in der Fußball-Bundesliga gegen die Bayern 1:4. Die Bayern gingen schnell in Führung, Dortmund kam nicht hinterher. Torwart Roman Bürki erklärt sich das so. Wir haben uns zu fest hinten reindrängen lassen, hatte ich das Gefühl. Hatten nicht so viel Ballbesitz und dann ist es natürlich schwierig, in München da was zu holen. Borussia Mönchengladbach gewann im Derby gegen den 1. FC Köln mit 3:2. 1 Live. Sektorwetter. Das kann sich heute sehen lassen. Es wird ein sehr sonniger und warmer Sonntag. Kamen, Olpe und Gronau kommen auf 20 Grad, Ratingen auf 21 und Bergestadtbach sogar auf 22 Grad. Morgen dann eher wechselhaft, mal Sonne, aber auch mal Wolken. Und dann sind auch einzelne Schauer wieder mit dabei. Maximal 16 Grad dann. Stauschau. Die A2 Hannover Richtung Dortmund ist zwischen Camberg-Ham und Dortmund Nordost nach einem Unfall weiterhin gesperrt. 1 Live. Mit Lisa Kestel. Und mit euren SMS über die 88001. Sebastian aus Minden schreibt, ich kann es nicht leiden, wenn Leute von Computern sprechen, die sich aufgehangen haben. Er hängt sich auf und hat sich dann aufgehängt. So. Was ich überhaupt nicht leiden mag, sind Aussagen wie Mama Tür los oder Mama Fenster offen. Geht gar nicht, sagt Mirko aus Münster. Mira meint, was gar nicht geht, ist, wenn Menschen das eben mit einem oder Doppel-S oder seit mit D oder T nicht auseinanderhalten können, da werde ich zum Grammar-Nazi. Marina sagt, ich finde es super schlimm, wenn Leute war gewesen sagen. Wie zum Beispiel Heidi Klum, die sagt das ganz oft, das war jetzt nicht so gut gewesen. Ja komm, ist ja auch nur Heidi Klum. This woman is my destiny. 1 Live. When you're low and your knees can't rise, you feel helpless and you're looking to the sky. Some people would say to accept defeat. Well, if this is fate, then we'll find a way to cheat. 'Cause oh, oh, oh, oh, we'll say a little prayer. And oh, oh, oh, oh, if the answer isn't fair, you know you can call on me. From falling down. If the answer isn't fair, then call on me. Call on me when you need somebody. Call on me when you can't stop the tears from falling down. Also ich besitze ja einen ganz kleinen Kaffeeroboter. Nee, ist natürlich nur eine Maschine, aber Roboter sind tatsächlich voll im Trend, ne? Also mit künstlicher Intelligenz werden diese Teile immer mehr eingesetzt. In Japan zum Beispiel gibt es seit 2 Jahren ein Hotel, in dem Roboter arbeiten. Also am Empfang sitzen Roboter und im Service auch. Die sehen auch relativ menschlich aus. So, jetzt ist aber ein Typ in China natürlich mal wieder weitergegangen. Der hat seinen Roboter geheiratet. Für 1 Live in Shanghai ist Steffen Wurzel. Was ist da los? Hat der Typ keine richtige Frau gefunden oder was? Es ist schon so, dass in den chinesischen Medien das genauso dargestellt wird. Also der Typ hat extrem sozialen Druck, wird da beschrieben, von seinen Eltern, von seiner Familie. Das ist in China total üblich, dass die Eltern ab einem gewissen Alter, ab so Mitte 20, bei Jungs, aber vor allem auch bei Frauen, extrem nervös werden und dann sagen, was ist denn jetzt, bring doch mal hier einen Ehepartner mit nach Hause. Und dann wurde eben gesagt in den chinesischen Medien, dass dieser Typ die Lösung gefunden hat und das ist dieser Roboter, den er selbst gebaut hat, den hat er jetzt geheiratet. Okay, aber was kann sie denn? Also muss dieser Roboter auch mit ins Bett? Das will ich gar nicht so genau wissen. Also es ist jetzt keine, es ist, so wie es aussieht, keine Sexpuppe, die er da geheiratet hat, sondern vielmehr ein Gerät, das so ja, weiblich aussieht. Man sieht auf den Fotos total klar, dass es ein Roboter ist. So eine Plastikfrau mit langen Haaren. Und wie man so liest, ist es so ein bisschen so bessere oder schlechtere Siri, so stelle ich mir das vor. Also die kann wohl auf leichte, einfach gehaltene Kommandos irgendwas antworten. Wie ausgereift diese Technik ist, ist mir nicht ganz klar, kann ich nicht sagen. Aber China ist generell relativ weit vorne in Sachen künstliche Intelligenz, investiert da ganz viel. Und daraus kann man, denke ich, auch ablesen, dieser Typ arbeitet bei so einer Technologiefirma, Ich schätze, der will mit diesem Modell, das er ja angeblich selber gebaut hat, auch so ein bisschen Promotion machen für seine Firma. Aber wie sah denn jetzt die Hochzeitsfeier aus? Das stelle ich mir auch komisch vor. Also es war natürlich keine richtige Hochzeit. Das war eine total symbolische Hochzeit, die er sich da medienmäßig, medial aufgestellt hat, selber ausgedacht hat so ein bisschen. Er hat dieser Frau halt so einen typischen Hochzeitsdress angezogen, was man in dieser Region, wo das Ganze spielt, in Hangzhou auch macht. Man setzt der Braut so ein rotes Tuch übers Gesicht, über den Kopf. Das hat er bei ihr auch gemacht. Und dann hat er sie vor laufenden Kameras so ein bisschen durch die Gegend getragen. Aber ist natürlich klar, dass das für die chinesischen Behörden keine offizielle Hochzeit oder so war. Also in China hat ein Typ seinen Roboter geheiratet für 1Live in Shanghai. Ist Steffen Wurzel.

It's up to me. Hallo? Hallo, Dennis. Warum weiß die Frau, dass ich das bin? Weil deine Nummer übertragen wird, du Otto. Oh Mann, ey. Vom Telefon auf die Sektorbühne. 1 live präsentiert. Der Dennis. Ich sehe voll reich aus Tour 2017. Gehen wir schwimmen oder sollen wir saufen? Die neue Show vom berühmtesten Berufsschüler der Welt. Der Otto. Ja, so wie man es halt aus dem Radio kennt. Aber live ist noch cooler. Herbe geil, hast du richtig Bock gemacht? Der Dennis. Alle Infos und Termine auf 1live.de. 1 live. Stauschau. Es ist Sonntag und es ist 8.30 Uhr und deswegen gibt es jetzt gerade auch keine Staus. Ihr habt Freifahrt. Juhu! 1 live. Mit Lisa Kessler. Hier kam gerade noch eine SMS rein. Moin. Ganz schlimm ist übrigens, also wir sind hier gerade mit einigen Grammatik-Sheriffs am Start. Ganz schlimm ist, das ist Ingo sein Auto oder Petra ihr Drink. Da gibt man doch direkt seine Visitenkarte ab, schreibt Johanna aus Lippstadt. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, go, go, go, go. And where down we go, go, go, go, go. So where down we go, go, go, go, go. Way down we go. Oh, you let your feet run wild. I'm as calm as we all go down. Yeah, but for the fuck, ooh, my heart. Do you dare to look them right in the eyes, yeah. Oh, cause they be run you down, down to the dark. Yeah, someday we run you down, down to you fall. Down we go. 1 live. 1 Live. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa. Et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais d'où on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Et... Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? In 1 Live. Ach, guck mal, die Bundeswehr rüstet auf. Es gibt eine neue Truppe, die startet ihre Arbeit in Bonn. Das Kommando Cyber- und Informationsraum. Natürlich haben wir auch was zu diesem Thema, nämlich Cybersoldaten, im Archiv unserer 1 Live Oton-Schatz gefunden. 1 Live. Rock you, baby! Hey. Oton-Schatz. Hallo! Platz 3. Also, bei den neuen Cybersoldaten will die Bundeswehr ja ganz neue Zielgruppen ansprechen. Deswegen ist körperliche Fitness und Nahkampffähigkeit nicht mehr so das Allerwichtigste. Andere Kompetenzen sind wichtig, zum Beispiel aus dem IT-Bereich. Die können ja auf ganz verschiedene Weise erlangt worden sein, ne? Kannst du mir mal erklären, was ein Nerd ist? Nee, weiß ich nicht. Computer-Nerd? Ach so, so einer, der ein bisschen begriffsschutzig ist. So. Was machst du denn so? Den ganzen Tag vor dem Computer sein. Platz 2. So, und auch diejenigen, die Waffen bisher nur vom Bildschirm kennen, will die Bundeswehr eine ganz neue Perspektive bieten, also denjenigen. Denn gelernt ist am Ende ja gelernt. Und irgendwie kann man das ja immer alles gebrauchen, ne? Ja, aber durch den Gerät habe ich auch viel gelernt. Und ich habe davon auch keine andere Klatsche gekriegt. Was hast du denn zum Beispiel davon gelernt? Ja, zum Beispiel meine Reflexion, also meine Reflekte. Aber ich glaube, dass der irgendwo sich Station schon weggespielt hat. Dass der auch schon in seiner Playstation-Welt lebt. Aber ich finde schon, dass Reflekte wichtig im Leben sind, weil... Sag ich jetzt mal in der Küche, könnte es ja mal sein, dass man aus Versehen mal so eine Tasse runterstupst, dass man sie vielleicht dann auch versucht zu fangen oder so. Aber ich finde schon, Reflekte gehören im Leben mit rein. Platz 1. Natürlich ist es logisch, dass auch die Leute von der neuen Cybertruppe

Leute, stellt euch mal vor, ihr könntet eure Träume beeinflussen. Also beispielsweise euch irgendwo an einen Strand träumen oder ins Schlafzimmer eures Lieblingspromis. Ein Start-up-Unternehmen aus San Francisco bringt Ende des Jahres so eine Art Stirnband auf den Markt, einen sogenannten Lucid Catcher, mit dem sich angeblich jeder seine Träume selber aussuchen kann. Als Live-Reporter Lukas Bayer, das hört sich sehr ungewöhnlich an. Wie soll das denn funktionieren? Ja, tatsächlich durch Stromschläge, die man nicht spürt. Dieser Lucid Catcher stimuliert dann das Gehirn und bewusste Träume werden wohl für alle möglich. Für das nächtliche Streamen gibt es dann auch noch eine Fernbedienung. Das klingt aber auch ein bisschen seltsam, aber heißt, vor dem Schlafengehen zieht man einfach eine Virtual Reality Brille auf und gleitet damit dann durch eine beliebige Welt und diese wird dann angeblich mit in den Traum übernommen. Der Neurowissenschaftler Michael Nietzsche aus Dortmund bezweifelt allerdings, dass das alles so einfach klappt. Wenn Sie irgendwas während des Tages erleben, ist es nicht gesagt, dass Sie das nachher im Trauminhalt dann tatsächlich nochmal erleben. Und das wird mit so einer Virtual Reality-Maßnahme während des Wachens wahrscheinlich auch nicht anders sein. Ja, ich finde, das klingt auch alles sehr, sehr abgespaced. Und zusätzlich soll dieser Lucid Catcher auch noch rund 400 Euro kosten. Boah, das ist ganz viel Geld, wenn man dann Angst haben muss, dass es vielleicht nicht funktioniert. Gibt es noch irgendwie andere Möglichkeiten, vielleicht seine Träume zu steuern? Ja, zum einen muss man da eine gewisse Veranlagung haben und dann auch noch viel üben. Die Leute, die das können, also diese Klarträumer, sind sich dann im Traum bewusst, dass sie diese Träume dann steuern können und diese beeinflussen können. Und dann machen die zum Beispiel Sachen wie Feuerspucken oder so. Klarträumer Simon kann sich noch ganz genau an den Tag seines ersten luziden Traums erinnern. Das war Ende 2010. Hab dann 2 Wochen lang trainiert, verschiedene Techniken ausprobiert und hatte dann nach 2 Wochen genau, also wirklich genau 14 Tage, hatte ich meinen ersten Klartraum. Es ist einfach total, ja, faszinierend, immer wieder aufs Neue in so eine reale Welt einzutauchen. Es gibt dann auch verschiedene Möglichkeiten, das zu trainieren. Die meisten Klarträumer fangen allerdings mit einem einfachen Traumtagebuch an. Aber es ist doch eigentlich so, dass wenn man schläft, durch die Träumerei ja auch Sachen verarbeitet, die man tagsüber irgendwie sieht oder erlebt. Ist es dann nicht so, dass dieses luzide Träumen einen davon irgendwie komplett abhält? Ja, da ist wohl genau das Gegenteil der Fall. Also mehrere Studien haben schon ergeben, dass luzide Träume zu einem klareren Denken über den Tag führen. Das heißt, dass man da auch zum Beispiel auf bessere Ideen kommt. Simon hat beispielsweise an Lebensqualität gewonnen. Ja, ich genieße einfach jeden Klartraum, weil es wie ein kleiner Urlaub ist. Ein kleiner kostenloser Urlaub, für den man nicht bezahlen muss. Den kann man sich fast jede Nacht holen. Ja, und ich meine so schön am Strand liegen in der Nacht, das hört sich auch alles doch sehr, sehr nice an. Ja, das stimmt. Dance-Live-Reporter Lukas Bayer hat euch ein paar Sachen über luzides Träumen erzählt. Ich finde, das klingt toll. Bei mir wird es auf gar keinen Fall funktionieren. Ich kann nicht mal autogenes Training, leider. Yeah, time is money, so don't fuck with mine. See, I'm out with my girls, I'ma have a good time. Step back with your chit-chat, killing my vibe. See, you can't get too much of a good thing. So I'm here dressed up in the finest things. Well, please hold your tongue, don't say a damn thing. iPhone camera flashing, please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. You don't know me. We can throw shapes together, but it doesn't mean you're in my circle. Yeah. Cruise through life and I'm feeling on track. If you can't keep up, then you better fall back. 'Cause money look better when I see it all stacked up. Ooh, ooh, ooh. See, you can't get too much of a good thing. So I'm here dressed up in the finest things. Please hold your tongue, don't say a damn thing. See your iPhone.

Jetzt ist, guck mal, ich habe 7 Tage rum hier in 1 Live und habe jeden Tag über Doping im Amateursport gesprochen. Freddy Schürk ist auch gerade hier. Da kannst du ja direkt gleich hier bleiben. Du sprichst auch nochmal über das Thema, ne? Genau, der Lovis, unser Reporter, der ja monatelang zu dem Thema recherchiert hat, kommt gleich auch nochmal zu mir und stellt uns nochmal ein bisschen zusammen, was wir jetzt die ganze Woche stückchenweise erfahren haben. Das heißt, wir machen nochmal ein Roundup. Wie krass ist es mit dem Doping im Amateursport? Warum dopen sich da überhaupt Leute? Was kann man dagegen machen? Und so weiter. Darüber sprechen wir gleich um kurz nach 9. Ich finde es ja so verrückt, dass das wirklich Leute im Fitnessstudio machen, um eigentlich nur geiler auszusehen. Dass Leute ihre Gesundheit echt gefährden, weil sie sagen, ja, ich muss aufgepumpt sein. Das ist doch verrückt. Oder eben Anerkennung im Fußball. Ne? Die wollen auf dem Platz der Beste sein. Und weil sie es eben nicht so bringen, wird danach geholfen. Teilweise auch mit Schmerzmitteln. Also es gibt da die verrücktesten Formen des Dopings. Darüber haben wir auch schon die ganze Woche gesprochen. Ich bin ganz gespannt, was der Lovis gleich für neue Erkenntnisse noch hat. Zumal er auch auf 1live.de ja ganz interessante Sachen auch nochmal für euch bereitgestellt hat. Also guckt euch das unbedingt an. Ich finde, das ist ein echt wichtiges und spannendes Thema. Und ich gehe jetzt nach Hause und lege mich ins Bett. Das ist mein Doping heute. Viel Spaß mit Freddy Schürheck. Hast du eigentlich gut geschlafen? Du siehst richtig fit aus, muss ich sagen. Ich sag nur. Ah, das sag ich gleich auch. Seconds from my heart, put it from the door. Helpless I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I ourselves in vain, how tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone, knowing that we nearly fell so far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love. When I when the walls were caving in, but I see you on the other side. We can try all over again. It was almost love. It was almost love. It was almost love.